Ding. Club Ding mit Florian. Einen schönen Sonntagabend hier, hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. EDX gehört zu den Konstanten der internationalen House-Szene. Und diese Konstante macht heute 60 Minuten Musik im Clubding in der zweiten Stunde. Und vorher fangen wir auch mit der einen oder anderen Konstante an. A7S, David Guetta, wenn wir schon mal beim Thema sind, und Wizkid mit Lighter. Killer-Kombi, Afro meets Tech House und ein paar Pop-Vocals untergemischt. Wiki, absolute Legende in Nigeria, und tatsächlich hatte Ed Sheeran auch seine Finger mit im Spiel. Dazu gleich mehr. Wir starten aber mit dem absoluten Banger los, der im Moment durch die Clubs ballert. Treble und Seriously im Clubding. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. Uhr. I'm Ihr hört das Clubding, ihr hört die Sounds of the Underground in the Mix und das ist Marshmallow, Ellie Goulding und Alien. Save My Love. Ellie Goldings Stimme hören wir unter Tausenden raus. Ist eine schöne, crispe Produktion. Catchy Hooks. Bei dem Song stimmt ganz viel. Davor habt ihr Hugel, Dotty und Preston Harris gehört mit Loosen Up. Entspannter Deep House für die Sonnenstunden, die wir gerade noch so ein bisschen am Verdauen sind. Der Song hat definitiv so ein bisschen Hugels Handschrift. Wir starten jetzt rein im Clubding mit Iman Hanzo. Fakamo. Manche Songs sind einfach da und andere lassen irgendwie sowas in uns aufstehen. Fakamo, die neue Single vom Hamburger Producer und DJ, gehört ganz klar zur Kategorie Nummer 2. Der Titel bedeutet auf Zulu erhebe dich. Und genau das soll dieser Track. Er soll euch erheben, elektrisieren und so ein bisschen dran erinnern, wer ihr seid. Direkt danach gibt's Martin Lu für euch mit Your Body. Das ist der Tim Engelhardt Remix. Man erkennt das Sample und dann irgendwie auch wieder nicht. Dieser Remix ist gelungen. Das Clubding hier. We'll be right back. Unser Ding. Club-Ding. Live-Mix. Live-Mix. Thank you. hört das Clubding, ihr hört die Sounds of the Underground in the Mix. Ihr hört Strive, Malachi, Adam Port und Positions, die Extended Version. Und da ist die Frage aller Fragen, wird das das neue Move? Also Move, wisst ihr, das war das letzte. Und das ist das Follow-up dazu. Das groovt schon sehr. Also ich denke, es wird sicher das ein oder andere Mal in eurem Radio laufen oder vielleicht auch sogar auf eurer Playlist. Wie wollen wir das noch toppen? Ich guck mal, was wir hier auf dem Tisch haben. Passenger 10 zum Beispiel. Dare to Dream, klassischer schöner Deep House Cut für die frühen Abendstunden. Und Peggy Goo. Oh ja, Peggy Goo. Dance. We love Peggy Goo. Kein Sommer ohne einen Peggy Goo Song. Diesen Dance Song haben wir gleich für euch im Club. We'll be right back. unser Ding. Clubding. Jeden Sonntag ab 22 Uhr. Robin Schulz und Cloves mit Old Friend. Robin Schulz startet ja mit einem neuen Release in den Sommer. Old Friend, wie gesagt, diese Nummer von Deutschlands international erfolgreichsten DJ und Producer. Hättet ihr das gewusst? Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Zusammenarbeit mit der australischen Sängerin Cloves, die unter anderem mit ihrem Streaming-Hit Don't Forget About Me so ein bisschen international die Bude aufgemischt hat. Also, das ist ein Sommerhit, definitiv. Was haben wir jetzt für euch hier bei uns im Club? Den Chris Lake und Satisfy Me. Hat ein brandneues Album am Start. Sehr viele gute Songs drauf. Kleiner, Tasty. Ganz frisch gedroppt, am 11. Juli rausgekommen. Und direkt danach Calvin Harris und Disciples. How deep is your love? Ja, ihr ahnt schon richtig. Mehr Klassiker, die wir aufleben lassen. Gleich im Clubding. Aber groovy ist es. Housey ist es auch noch. Und punchy. Sonderding. Clubding. Oh. Thank you. das nicht? Yep, genau das ist er. Felix Jen, der Hart, Pride, Speed-Up-Version. Bei TikTok nicht mehr wegzudenken, ist so ein Guilty Pleasure, aber auch manchmal irgendwie geil. Ihr hört das Clubding, ihr hört die Sounds of the Underground in The Mix. Und jetzt hört ihr ihn, den Mix, 60 Minuten lang von IDX. Gehört zu den absoluten Konstanten der internationalen House-Szene. Der Sound ist melodisch, der Sound ist deep, der ist immer clubtauglich und irgendwo zwischen Progressive House und modernen Ibiza-Vibes. Also, so wisst ihr, wie die nächste Stunde wird. Und die geht jetzt los. Am Mikrofon ist der Florian, ihr hört das Clubding. We'll be right back. every no. Close your eyes if you want more. Just you let your head in my voice. Switch myself.